Ach, es ist ein hinterhältiges Schicksal, das dir, der ihn zuletzt gesehen hat, die Lippen verschließt und mir verhehlt, was ich so gern wüsste. Worauf ging sein Sinnen und Trachten in seinen letzten Stunden? Ob er nun geirrt hat oder nicht, des einen bin ich sicher, er ist einen guten Tod gestorben, bei einer edlen Tat. Sein Gesicht war im Tode schöner als zu Lebzeiten. Aber verzeih, Frodo, ich habe dir zuerst hart zugesetzt mit meinen Fragen nach Isildurs Fluch. Es war unklug zu solcher Stunde und an solchem Ort. Ich hatte keine Zeit gehabt, mich zu besinnen. Wir hatten ein schweres Gefecht hinter uns, und ich hatte mehr als genug zu bedenken. Doch schon während ich mit dir sprach, kam ich der Wahrheit näher und lenkte darum wohlweislich von ihr ab. Denn du musst wissen, dass von den Regenten der Stadt noch vieles an altem Wissen bewahrt wird, das nicht jedermann bekannt ist. Wir aus meinem Hause sind keine Nachkommen Elendils, doch ebenfalls von numenorischem Geblüt. Denn wir führen unsere Ahnenreihe bis auf Mardil zurück, den guten Statthalter, der anstelle des Königs regierte, als der in den Kampf zog. Das war König Eärnur, der letzte Nachkomme Anarions und kinderlos, und er kehrte nicht wieder. Dies war vor vielen Menschenaltern, und seither haben in Minas Tirith die Statthalter regiert. Und ich weiß noch, wie es Boromir schon als Knaben, wenn wir zusammen über die Kunde von unseren Ahnen und die Geschichte der Stadt unterwiesen wurden, stets missbehagte, dass sein Vater kein König war. Wie viele hundert Jahre müssen vergehen, bis aus einem Statthalter ein König wird, wenn der König nicht wiederkehrt? Fragte er. Wenige Jahre vielleicht nur in anderen Reichen, wo die Königswürde nicht so viel gilt, antwortete mein Vater. Doch in Gondor würden 10.000 Jahre nicht ausreichen. Ach, der arme Boromir. Sagt dir das nicht schon einiges über ihn? Freilich, sagte Frodo. Doch hat er Aragorn immer mit Respekt behandelt? Daran zweifle ich nicht, sagte Faramir. Wenn er Aragorns Anspruch gelten ließ, wie du es ausdrückst, so hat er ihm gewiss hohe Achtung bezeigt. Aber es ging noch nicht hart auf hart. Sie waren noch nicht in Minas Tirith angekommen oder in Gondors Kriegen zu Rivalen geworden. Aber ich schweife ab. Im Hause Denethor kennen wir aus langer Überlieferung vieles von der Wissenschaft der alten Zeiten. Und außerdem sind in unseren Schatzkammern vielerlei Dinge verwahrt. Bücher und Urkunden auf vergilbtem Pergament, auf Steintafeln und auf Blättern von Silber und Gold in verschiedenen Schriftzeichen. Manche kann heute niemand mehr lesen. Und was die übrigen angeht, so bittet nur selten jemand um Erlaubnis, sie einzusehen. Ein wenig kann ich darin lesen, denn ich habe Unterricht genossen. Um dieser Berichte willen war der graue Pilger zu uns gekommen. Schon als Kind sah ich ihn zum ersten Mal und seither ist er zwei- oder dreimal dagewesen. »Der graue Pilger?« sagte Frodo. »Hatte er noch einen Namen?« »Mithrandir nannten wir ihn nach Elbenart«, sagte Faramir, »und ihm war es recht. Viele Namen in vielen Ländern habe ich«, hat er gesagt. »Mithrandir bei den Elben, Tarkun bei den Zwergen. Olorin hieß ich in meiner Jugend im Westen, der nun vergessen ist. Im Süden in Kanus, im Norden Gandalf, in den Osten gehe ich nicht.« »Gandalf«, sagte Frodo. »Dachte ich mir's doch, er war's. Gandalf der Graue, der teuerste aller Ratgeber, der Führer auf unserer Fahrt. Ihn haben wir in Moria verloren.« »Verloren«, sagte Faramir. »Ein böses Geschick scheint eure Fahrt verfolgt zu haben. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass einer von solcher Macht und Weisheit, denn vielerlei Wunderdinge hat er bei uns getan, umkommen und so viel Wissen mit sich ins Grab nehmen könnte. Bist du sicher, dass er tot ist und euch nicht nur verlassen hat, um seinen eigenen Weg zu gehen?« »Leider ja«, sagte Frodo. »Ich sah ihn in den Abgrund stürzen.« »Ich merke, dass all dies Teil einer großen und schrecklichen Geschichte ist«, sagte Faramir, »die du mir vielleicht am Abend erzählen kannst. Dieser Mithrandir, wie ich nun vermute, war mehr als nur ein Gelehrter, ein großer Anstifter zu den Taten unserer Zeit. Wäre er bei uns gewesen und hätten wir zu den dunklen Worten in unserem Traum seinen Rat einholen können, so hätte er sie uns vielleicht erklärt, ohne dass ein Bote entsandt werden musste. Aber vielleicht hätte er es auch nicht getan, und Boromirs Fahrt war vorbestimmt. Mithrandir hat nie mit uns von dem, was sein wird, gesprochen oder uns seine Absichten kundgetan. Von Denethor hat er, ich weiß nicht wie, Zugang zu den Geheimnissen in unserer Schatzkammer erwirkt. Und ein wenig habe auch ich dabei von ihm gelernt, wenn er dazu aufgelegt war, mich zu belehren. Doch das war er nur selten. Stets forschte er und fragte uns aus, vor allem nach der großen Schlacht, die in Gondors frühesten Tagen auf der Dagorlad geschlagen wurde, als er, den wir nicht nennen wollen, überwunden wurde. Angelegentlich fragte er nach Erzählungen über Isildur. Doch von dem hatten wir wenig zu berichten. Denn bei uns wurde nie etwas Gewisses über sein Ende bekannt. Nun senkte Faramir die Stimme bis zu einem Flüstern. So viel aber habe ich erfahren oder erraten und seither immer für mich behalten, dass Isildur etwas von der Hand des Ungenannten abnahm, ehe er aus Gondor fortzog und nie wieder unter sterblichen Menschen gesehen wurde. Hier, so glaubte ich, lag die Antwort auf Mithrandirs Fragen. Aber damals schien dies nur die Gelehrten anzugehen, die dem Wissen der Alten nachforschen. Auch als die dunklen Worte unseres Traums unter uns besprochen wurden, dachte ich nicht daran, dass Isildurs Fluch dasselbe Ding sein könnte. Denn Isildur geriet in einen Hinterhalt und erlag den Pfeilen der Orks, der einzigen Sage nach, die wir kannten. Und mehr hat auch Mithrandir mir nie gesagt. Was dies in Wahrheit für ein Ding ist, kann ich noch nicht erraten. Doch irgendein Erbstück, das Macht und Gefahr birgt, muss es wohl sein. Eine unwiderstehliche Waffe vielleicht, die der dunkle Herrscher selbst ersonnen hat. Wenn es etwas ist, das Schlachten gewinnen hilft, so will ich gern glauben, dass Boromir, stolz und furchtlos wie er war, oft unbesonnen, doch immer auf den Sieg für Minas Tirith und den eigenen Ruhm darin bedacht, sich von dem Wunsch, ein solches Ding zu besitzen, zu mancherlei hinreißen ließ. Ach, warum musste er auf diese Fahrt gehen? Mich hätten mein Vater und die Ältesten dafür auswählen sollen. Aber er drängte sich danach, weil er der Ältere und Waghalsigere sei, was beides stimmt, und ließ sich nicht aufhalten. Aber sei unbesorgt, ich würde dieses Ding nicht nehmen, und wenn es auf der Straße läge. Auch nicht, wenn Minas Tirith in Trümmer fiele und ich allein es retten könnte, indem ich die Waffe des dunklen Herrschers zum Wohl der Stadt und zu meinem Ruhm gebrauchte. Nein, nach solchen Triumphen, Frodo, Drogos Sohn, verlangt es mich nicht. »Den Rat auch nicht«, sagte Frodo, »um von mir selbst ganz zu schweigen, ich hätte mit solchen Dingen am liebsten nichts zu tun.« »Für mein Teil«, sagte Faramir, »möchte ich den weißen Baum im Hof der Könige wieder aufblühen, die silberne Krone zurückkehren und Minas Tirith friedlich gedeihen sehen, als das erneuerte Minas Anor von einst. Voller Licht, edel und erhaben, schön wie eine Königin unter ihresgleichen, nicht als Gebieterin über viele Sklaven, nicht einmal als freundliche Herrin williger Sklaven. Krieg muss sein, solange wir gegen einen Vernichter, der alles verschlänge, um unser Leben kämpfen. Aber ich liebe das blanke Schwert nicht um seiner Schärfe, den Pfeil nicht um seiner Schnelligkeit und den Krieger nicht um seines Ruhmes willen. Ich liebe nur, was sie verteidigen. Die Stadt der Menschen von Numenor. Und ich möchte sie geliebt sehen um ihrer Erinnerungskraft, ihres Alters, ihrer Schönheit und ihrer jetzigen Weisheit willen. Geliebt, nicht gefürchtet. Es sei denn mit jenem scheuen Respekt, wie man ihn der Würde eines klugen alten Mannes entgegenbringt. Darum sei unbesorgt. Du musst mir nicht noch mehr sagen. Du musst mir nicht einmal sagen, ob ich der Wahrheit nun näher komme. Aber wenn du mir vertrauen willst, kann ich dir vielleicht bei deinem jetzigen Vorhaben, was es auch sei, manchen Rat geben. Ja, und dir sogar helfen. Frodo gab keine Antwort. Fast hätte er dem Wunsch nachgegeben, Hilfe und Rat einzuholen, diesem ernsten jungen Menschen, dessen Reden so klug und edel klangen, alles zu sagen, was ihn bewegte. Irgendetwas hielt ihn davon ab. Das Herz war ihm schwer vor Furcht und Kummer. Wenn er und Sam, wie nur allzu wahrscheinlich war, als einzige von den neuen Gefährten noch übrig waren, dann hatte er allein das Geheimnis ihrer Fahrt zu hüten. Lieber einem Misstrauen, der es nicht verdiente, als unbedacht etwas preisgeben. und die Erinnerung an Boromir, an die furchtbare Veränderung, die die Lockung des Rings in ihm bewirkt hatte, kam ihm sehr lebhaft in den Sinn, wenn er Faramir ansah und seine Stimme hörte. Ungleiche Brüder waren sie, und doch einander sehr ähnlich. Gingen mit lautlosen Schritten wie graugrüne Schatten unter den alten Bäumen dahin. Über ihnen sangen die Vögel, und die Sonne schien auf das glitzernde dunkle Laubdach der immergrünen Wälder von Ithilien. Sam hatte sich an dem Gespräch nicht beteiligt, wohl aber zugehört. Und zugleich hatte er seine feinen Hobbit-Ohren nach all den leisen Waldgeräuschen ringsum gespitzt. So viel hatte er bemerkt, dass in dem ganzen Gespräch nie von Gollum die Rede gewesen war. Er war froh darüber, obwohl er nicht zu hoffen wagte, dass er nie wieder etwas von ihm hören müsste. Bald wurde ihm auch klar, dass sie zwar für sich allein gingen, aber mit vielen anderen Männern in nächster Nähe. Nicht nur mit Damrod und Marblung, die ab und zu vor ihnen aus den Schatten auftauchten, sondern mit anderen zu beiden Seiten, die alle schnell und heimlich einem verabredeten Ziel zustrebten. Einmal, als er sich plötzlich umdrehte, als hätte ein Prickeln auf der Haut ihm gesagt, dass er von hinten beobachtet werde, glaubte er, eine kleine dunkle Gestalt hinter einen Baumstamm huschen zu sehen. Er machte den Mund auf, um etwas zu sagen, und machte ihn gleich wieder zu. »Ich bin mir ja nicht sicher«, sagte er sich. »Und warum soll ich Sie an den alten Schurken erinnern, wenn Sie es vorziehen, ihn zu vergessen? Ich wollte, ich könnte es auch.« Weiter, bis die Wäldchen dünner wurden und das Land steiler abzufallen begann. Dann wandten sie sich wieder seitwärts nach rechts und kamen bald an einen kleinen Fluss in einer engen Schlucht. Es war derselbe Bach, der weiter oben aus dem runden Weiher getröpfelt kam, nun aber angeschwollen zu einem kräftigen Wildbach, der in einem tief eingegrabenen Bett viele steinerne Stufen hinabsprang, überhangen von Stechpalmen und dunklem Buchsgehölz. Im Westen sahen sie unter sich im dunstigen Licht ein breites Stück flaches Wiesenland, und in der Ferne glänzte die weite Wasserfläche des Anduin in der tiefstehenden Sonne. »Hier muss ich euch leider eine Ungezogenheit zumuten«, sagte Faramir. »Bitte verzeiht mir, denn ich habe aus Höflichkeit bisher schon meine Befehle hintangestellt, die besagen würden, dass ihr entweder zu töten oder zu fesseln seid. Doch wir haben ein strenges Gebot, dass kein Fremder, und sei er ein Mitstreiter aus Rohan, den Weg sehen darf, den wir nun gehen werden. Ich muss euch die Augen verbinden lassen.« »Wie du willst«, sagte Frodo. »Auch die Elben halten es so, wie nötig, und die Grenze zum schönen Lothlorien mussten wir mit verbundenen Augen überschreiten. Der Zwerg Gimli nahm es übel, aber wir Hobbits konnten es ertragen.« »An einen so schönen Ort kann ich euch nicht führen«, sagte Faramir, »aber ich bin froh, dass ihr es freiwillig und nicht unter Zwang hinnimmt.« Auf seinen leisen Ruf hin traten sofort Marblung und Damrod unter den Bäumen hervor und kamen zu ihm zurück. »Verbindet unseren Gästen die Augen«, sagte Faramir, »fest, aber ohne unnötige Härte. Die Hände braucht ihr ihnen nicht zu fesseln. Sie geben mir ihr Wort, dass sie nichts zu sehen versuchen. Ich könnte mich auch darauf verlassen, dass sie die Augen von selbst geschlossen halten, aber die Augen blinzeln unwillkürlich, wenn die Füße straucheln. Führt sie so, dass sie nicht fallen.« Mit grünen Halstüchern verbanden die Leibwächter den Hobbits die Augen und zogen ihnen die Kapuzen fast bis zum Mund herunter. Dann nahmen sie rasch jeder einen bei der Hand und gingen weiter. Von dieser letzten Meile des Weges bemerkten Frodo und Sam nur noch, was sie im Dunkeln erraten konnten. Nach kurzer Zeit stellten sie fest, dass sie auf einem steil abschüssigen Pfad waren, der bald so schmal wurde, dass sie nur noch einer hinter dem anderen gehen konnten, an steinernen Wänden zu beiden Seiten vorüberstreifend. Die Wächter steuerten sie von hinten mit festem Druck der Hände auf die Schultern. Ab und zu kamen sie an unebene Stellen, wo man sie für eine Weile hochhob und dann wieder auf die Füße stellte. Das Tosen des Bachs war immer zu ihrer Rechten. Es kam näher und wurde lauter. Schließlich wurden sie angehalten. Marblung und Damrod drehten sie einige Male rasch im Kreis herum, und sie verloren jedes Gefühl für die Richtung. Nun ging es ein Stück bergauf. Es schien kalt zu werden, und der Bach war nur noch leise zu hören. Wieder wurden sie hochgehoben und getragen, viele, viele Stufen abwärts und um eine Ecke. Plötzlich hörten sie wieder das Wasser, nun sehr laut rauschend und plätschernd. Es schien sie von allen Seiten zu umgeben, und sie spürten einen feinen Regen auf Händen und Wangen. Endlich stellte man sie wieder ab. Einen Moment blieben sie so stehen, etwas ängstlich, immer noch mit verbundenen Augen, ohne zu wissen, wo sie waren, und niemand sagte ein Wort. Dann hörten sie Faramirs Stimme dicht hinter sich. »Nun lasst sie sehen«, sagte er. Die Binden wurden ihnen abgenommen, die Kapuzen zurückgezogen, und sie blinzelten und staunten. Sie standen auf einem nassen Fußboden von geglättetem Stein, sozusagen auf der Schwelle eines rohbehauenen Felstores mit der dunklen Öffnung hinter ihnen. Vor ihnen aber fiel ein dünner Wasserschleier herab, so nah, dass Frodo die Hand hätte hineinstrecken können. Durch den Schleier sah man nach Westen. Die waagrechten Strahlen der untergehenden Sonne trafen von hinten auf und wurden zu vielen flackernden Büscheln in stets wechselnden Farben gebrochen. Es war, als stünden sie am Fenster eines Elbenturms, hinter einem Vorhang von Silber und Goldperlen, Rubin, Saphir und Amethyst, durchglüht von einem Feuer, das nichts verzehrte. »Wenigstens haben wir das Glück, zur richtigen Stunde anzukommen, die euch für eure Geduld entschädigt«, sagte Faramir. »Dies ist das Fenster des Sonnenuntergangs, Heneth Annun, der schönste von allen Wasserfällen im quellenreichen Ithilien. Wenige Fremde haben ihn je gesehen, aber dahinter liegt kein königlicher Palast, der seiner würdig wäre. Tretet ein und seht.« Während er noch sprach, ging die Sonne unter, und die Glut in dem herabströmenden Wasser verblasste. Sie wandten sich um und schritten unter dem niedrigen, abweisenden Torbogen hindurch. Sogleich befanden sie sich in einer geräumigen Felshalle mit ein wenig geglätteten Wänden und ungleichmäßig abgeschrägter Decke. Einige Fackeln brannten und warfen spärliches Licht auf die glitzernden Wände. Viele Männer waren schon darin, andere kamen noch zu zweit oder dritt durch eine schmale, dunkle Tür auf der einen Seite herein. Als ihre Augen sich an das Halbdunkel gewöhnt hatten, sahen die Hobbits, dass die Höhle größer war, als sie gedacht hatten, und große Vorräte an Waffen und Lebensmitteln enthielt. »So, das ist unsere Zuflucht«, sagte Faramir. »Nicht sehr gemütlich. Aber hier könnt ihr in Frieden die Nacht verbringen. Wenigstens ist es trocken und es gibt zu essen. Allerdings kein Feuer. Der Bach floss einst durch diese Höhle und durchs Tor hinaus. Aber weiter oben in der Schlucht haben die alten Wasserbaumeister ihn so abgelenkt, dass er aus doppelter Höhe von den Felsen weit über uns herabstürzt. Dann wurden alle Zutritte zu dieser Grotte, durch die Wasser oder andere Dinge eindringen könnten, dicht vermauert, alle, bis auf einen. Jetzt gibt es nur zwei Ausgänge. Den Gang dort drüben, durch den ihr mit verbundenen Augen hereingeführt wurdet, und durch den Fenstervorhang hinab in ein tiefes Becken, aus dem messerscharfe Steinzacken aufragen. Nun ruht ein Weilchen, bis das Abendessen fertig ist. Ein Winkel geführt, zu einem niedrigen Bett, wo sie sich hinlegen konnten. Unterdessen richteten die Männer ruhig, aber mit sachlicher Eile die Höhle für das Abendessen her. Leichte Tischplatten wurden von den Wänden genommen, auf Böcke gestellt und gedeckt. Das Geschirr war zumeist schlicht und schmucklos, aber von solider und gefälliger Machart, runde Platten, Teller und Schüsseln aus braunem, glasiertem Ton oder gedrechseltem Buchsbaum, sauber und glatt. Hier und da sah man auch einen Becher oder eine Trinkschale von glänzender Bronze, und vor den Platz des Feldhauptmanns in der Mitte des innersten Tisches wurde ein Becher aus glattem Silber gestellt. Faramir ging von einem zum anderen und befragte jeden, der hereinkam, mit leiser Stimme. Manche kehrten von der Verfolgung der Südländer zurück. Andere, die als Kundschafter an der Straße geblieben waren, trafen als Letzte ein. Von den Südländern schien keiner entkommen zu sein, bis auf den großen Mumak. Was aus ihm geworden war, wusste niemand. Von neuen feindlichen Truppenbewegungen war nichts zu sehen, nicht einmal Orkspäher waren in der Nähe. »Nichts gesehen oder gehört, Anborn?« fragte Faramir den Mann, der zuletzt kam. »Na, nein, Herr«, sagte der Mann, »zumindest keinen Ork. Ich habe etwas gesehen oder glaubte es zu sehen, das ein bisschen merkwürdig war. Es dämmerte schon stark, und da macht das Auge die Dinge oft größer, als sie sind. Darum kann es sein, dass es nur ein Eichhörnchen war. Sam spitzte die Ohren. Aber dann müsste es ein schwarzes Eichhörnchen gewesen sein. Und von einem Schwanz habe ich nichts gesehen. Es war wie ein Schatten am Boden und huschte hinter einen Baumstamm, als ich näher kam. Und krabbelte so schnell hinauf, wie es ein Eichhörnchen nicht besser könnte. Du willst nicht, dass wir wilde Tiere ohne Grund töten. Und mehr schien es nicht zu sein. Darum habe ich keinen Pfeil abgeschossen. Für einen sicheren Schuss war es ohnehin zu dunkel. Und das Tierchen war im Nu oben im Laub verschwunden. Aber ich bin noch eine Weile stehen geblieben, denn das kam mir eigenartig vor. Und dann habe ich gemacht, dass ich zurückkam. Ich glaube, ich habe noch gehört, wie das Kerlchen mir von hoch oben nachzischte, als ich fortging. Ein sehr großes Eichhörnchen vielleicht. Kann sein, dass der Schatten des Namenlosen manche Biester aus dem Düsterwald hierher in unsere Wälder treibt. Dort soll es auch schwarze Eichhörnchen geben. Mag sein, sagte Faramir. Aber das wäre ein schlimmes Vorzeichen, wenn dem so wäre. Die Ausgeburten des Düsterwalds wollen wir hier in Ithilien nicht haben. Sam schien es, dass Faramir bei diesen Worten einen raschen Seitenblick zu den Hobbits hinwarf. Aber Sam sagte nichts. Eine Weile lagen er und Frodo auf dem Bett und schauten den im Fackelschein hin und her laufenden Männern zu, die leise miteinander sprachen. Dann schlief Frodo ein. Sam kämpfte gegen den Schlaf an und erwog manches für und wider. »Vielleicht ist er ja ehrlich, vielleicht auch nicht«, dachte er. »Schöne Reden können ein schlechtes Herz verbergen.« Er gähnte. »Eine ganze Woche könnte ich schlafen. Täte mir gut. Und was kann ich denn schon machen, wenn ich wach bleibe? Ich allein unter lauter so großen Menschen?« »Nicht, Sam Gamgee, aber trotzdem bleibst du jetzt wach.« Und irgendwie gelang es ihm. Das Licht vom Höhlentor schwand, der graue Schleier des herabstürzenden Wassers wurde dunkel und verlor sich in den dichter werdenden Schatten. Nur das Rauschen hielt an, das nie den Ton wechselte, ob es nun Morgen, Abend oder Nacht war. Es murmelte und flüsterte vom Schlaf. Sam presste sich die Knöchel auf die Augen. Etliche Fackeln mehr angezündet. Ein Fass Wein wurde angestochen, Vorratsfässer wurden geöffnet, Männer holten Wasser vom Wasserfall, manche wuschen sich die Hände, auch Faramir, dem man eine große Kupferschüssel und ein weißes Handtuch brachte. »Weckt unsere Gäste«, sagte er, »und bringt ihnen Wasser. Es ist Essenszeit.« Frodo setzte sich auf und reckte die Arme. Sam, nicht gewohnt, dass man ihn bediente, blickte einigermaßen überrascht den langen Kerl an, der sich bückte und ihm ein Waschbecken hinhielt. »Stell es auf den Boden, Meister, sei so gut«, sagte er, »so wird's leichter für uns beide.« Dann steckte er zur Verwunderung und Erheiterung der Menschen den Kopf ins kalte Wasser und wusch sich Hals und Ohren. »Ist das so Brauch in eurem Land, sich vor dem Abendessen den Kopf zu waschen?«, fragte der Mann, der den Hobbits aufwartete. »Nein, vor dem Frühstück«, sagte Sam. »Aber wenn du nicht geschlafen hast, ist kaltes Wasser im Nacken wie Regen auf welken Salat. So, nun kann ich mich lange genug wachhalten, um einen Happen zu essen.« Sie wurden zu ihren Sitzen neben Faramir geführt, zwei mit Fellen bedeckten Fässern, die so viel höher waren als die Bänke der Menschen, dass sie bequem auf den Tisch langen konnten. Bevor sie sich setzten, wandten Faramir und alle seine Männer für einen Augenblick schweigend das Gesicht nach Westen. Faramir gab den Hobbits ein Zeichen, dasselbe zu tun. »So halten wir es immer«, sagte er, als sie sich setzten. »Wir blicken nach Numenor, das war, und darüber hinaus nach Elbenheim, das ist, und nach dem, was hinter Elbenheim ist und immer sein wird. Kennt ihr keine solche Tischsitte?« »Nein«, sagte Frodo und kam sich ganz bäuerisch und ungehobelt vor, »aber wenn wir zu Gast sind, verbeugen wir uns vor dem Wirt, und wenn wir gegessen haben, stehen wir auf und danken ihm.« »Das tun wir auch«, sagte Faramir. Nach der langen Reise und den vielen Tagen in der Einöde und der schmalen Lagerkost erschien das Abendessen den Hobbits als ein Festmahl. Es gab einen blassgelben Wein, kühl und würzig, Brot und Butter, Pökelfleisch, getrocknete Früchte und guten roten Käse. Und alles mit sauberen Händen und Messern und von sauberen Tellern. Weder Frodo noch Sam sagten Nein zu irgendetwas, das man ihnen anbot. Und auch zu einer zweiten und dritten Portion musste man ihnen nicht zureden. Der Wein kreiste durch ihre Adern und die müden Glieder, und sie fühlten sich so froh und leichtsinnig, wie sie es seit der Abfahrt aus Lorien nicht mehr gewesen waren. Als alles bewältigt war, ging Faramir mit ihnen zum hinteren Teil der Höhle, wo eine Nische teilweise mit Vorhängen abgeschirmt war, und man brachte ihnen einen Stuhl und zwei Hocker dorthin. Eine kleine irdene Lampe brannte in einer Auskehlung der Wand. »Ihr werdet bald schlafen gehen wollen«, sagte Faramir, »besonders der gute Samwise, der vor dem Essen kein Auge zutun wollte. Ob aus Furcht, seinen gesunden Hunger damit zu betrügen, oder aus Furcht vor mir, weiß ich nicht. Aber so früh nach dem Essen schläft es sich nicht gut, wenn man obendrein noch zuvor lange gefastet hat. Reden wir noch eine Weile. Über eure Fahrt von Bruchtal bis hierher muss es viel zu erzählen geben. Und auch ihr wollt vielleicht etwas über uns und das Land, wo ihr nun seid, erfahren. Erzählt mir von Boromir, meinem Bruder, vom alten Mithrandir und vom schönen Volk von Lothlorien.« Frodo war nicht mehr schläfrig und gern bereit zu erzählen. Aber obwohl das Essen und der Wein ihm die Zunge lösten, ließ er nicht alle Vorsicht außer Acht. Sam strahlte vor Behagen und summte vor sich hin, aber als Frodo sprach, hörte er zunächst nur zu und begnügte sich damit, hin und wieder seinen Beifall zu äußern. Frodo erzählte vieles, vermied es aber, auf das Ziel der Fahrt und auf den Ring zu sprechen zu kommen, und umso weitläufiger schmückte er stattdessen die Rolle aus, die der tapfere Boromir bei allen ihren Abenteuern gespielt hatte, im Kampf mit den Wölfen, im Schnee unter dem Karadras und in den Minen von Moria, wo Gandalf gefallen war. Der Bericht von dem Kampf auf der Brücke berührte Faramir zutiefst. »Es muss Boromir sehr gewurmt haben, vor Orks davonlaufen zu müssen«, sagte er, »oder sogar vor diesem Ungeheuer, das du erwähnst, dem Balrog, auch wenn er als Letzter geflüchtet ist.« »Er war der Letzte«, sagte Frodo, »aber Aragorn musste uns führen, nur er kannte den Weg, nachdem Gandalf gefallen war. Wären wir kleinen Leute nicht gewesen, um die sie sich kümmern mussten, so wären, glaube ich, weder er noch Boromir geflohen.« »Vielleicht wäre es besser, Boromir wäre dort an Mithrandirs Seite gefallen, und das Schicksal, das ihn über den Raurosfällen erwartete, wäre ihm erspart geblieben.« »Vielleicht. Aber erzähle mir nun von euren Schicksalen«, sagte Frodo, um das Gespräch wieder in eine andere Richtung zu lenken. »Denn ich wüsste gern mehr über Minas Ithil, aus Giliath und das standhafte Minas Tirith. Wie viel Hoffnung gibt es für eure Stadt in diesem langen Krieg?« sagte Faramir, »es ist lange her, dass wir noch Hoffnung hatten. Elendils Schwert, wenn es wahrhaftig wiederkehrt, kann wieder Hoffnung entfachen. Aber ich glaube nicht, dass es mehr bewirken wird, als den Tag des Unheils hinauszuschieben. Es sei denn, wir bekämen wieder erwarten Hilfe von anderer Seite, von Elben oder Menschen. Denn der Feind wächst, und wir schrumpfen. Wir sind ein aussterbendes Volk. Ein Herbst, dem kein Frühling mehr folgt. Die Menschen von Numenor hatten sich weit und breit an den Küsten und in den meeresnahen Gebieten der großen Lande niedergelassen. Doch die meisten ergaben sich Lastern und Torheiten. Viele begeisterten sich für das Dunkel und die schwarzen Künste. Manche frönten nur noch der Faulheit und dem Wohlleben. Und andere wieder bekriegten sich untereinander, bis sie so schwach waren, dass sie den wilden Menschen erlagen. Zwar wird nicht gesagt, dass böse Künste je in Gondor geübt wurden, oder dass der Namenlose hier einen Ehrennamen erhielt, und die alte Weisheit und die schönen Dinge, die aus dem Westen mitgebracht waren, wurden im Reich der Söhne des edlen Elendil lange bewahrt und sind heute noch nicht ganz verschwunden. Aber dennoch hat Gondor den eigenen Niedergang eingeleitet. Denn es verfiel allmählich in Altersschwachsinn und in den Glauben, der Feind schlafe, der doch nur vertrieben und nicht ausgetilgt war. Der Tod beherrschte alle Gedanken der Numenorer, weil sie noch immer wie in ihrem alten Reich, das sie darum verloren hatten, nach einem endlosen, unveränderlichen Leben gierten. Könige ließen sich Grabmäler errichten, die prächtiger waren als die Häuser der Lebenden. Und die alten Namen auf ihren Ahnentafeln waren ihnen teurer als die Namen ihrer Söhne. Kinderlose Fürsten saßen in altersgrauen Palästen und grübelten über Wappenkunde. Verdorrte Greise mischten in geheimen Kammern starke Elixiere oder befragten auf hohen kalten Türmen die Sterne. Und der letzte König aus Anarions Linie hatte keinen Erben. Mehr Verstand aber und mehr Glück hatten die Statthalter. Mehr Verstand, denn sie frischten die Kraft unseres Volkes durch Verbindung mit dem stämmigen Volk von der Küste und den kühnen Bergbewohnern aus den Eret Nimrais auf. Und sie schlossen Waffenstillstand mit den stolzen Völkern des Nordens, die uns oft angegriffen hatten. Menschen von grimmigem Mut, aber uns von fern her verwandt, anders als die wilden Ostlinge oder die grausamen Haradrim. Und so kam es, dass uns die Nordmenschen in den Tagen Kirions des 12. Statthalters, mein Vater ist der 26., zu Hilfe eilten. Auf der großen Ebene des Celebrant vernichteten sie unsere Feinde, die unsere nördlichen Provinzen besetzt hatten. Sie waren die Rohirrim, wie wir sie nennen, die Herren der Pferde, und wir traten ihnen die Ebene von Calenarthon ab, die seither Rohan heißt. Denn diese Provinz war lange Zeit nur dünn bevölkert gewesen. Und sie wurden unsere Bundesgenossen und haben uns stets die Treue gehalten, uns in der Not geholfen und unsere Nordmarken und die Pforte von Rohan bewacht.